an die Türe. Wer immer aufmacht, irgendwann schweigt im Zaun. Was wird nun geschehen, Meisterin der Kunst? Eine namenlose Tat. Mutter, ich schwöre dich, in mir formen Fragen, ungelöste Rätsel. Wer mit kommt sich das Reich regiert? Siegfried oder ein Burgunder? Wer wird siegreich? Und welche Rolle spiel ich dabei? Dir eines Stichwortgebers. Was? Du musst nicht alles wissen. Ich berate den König. Wie soll ich raten? Es ist nicht meine Art, doch mögen meine Wunden mich Klugheit lehren. Herr, ich werde es tun.